dich nicht, der Nebel ist dicht. Ich irre wild umher, verliere die Übersicht. Erinnere mich zu gerne an die gute Zeit, wo wir gemeinsam Arm in Arm im Bett lagen, Gefühl befreit. Geborgenheit hat mich gefesselt wie in Kindertagen. Man sieht, dass wir zusammengehören, da kann man auch einen Blinden fragen. Nur nicht verzagen ist das Motto von einem Optimist, der dich vermisst, obwohl klar ist, dass er für dich der Richtige ist. Das Leben trisst, die Einsamkeit packt zu und quetscht mich ein. Der einzige Wunsch ist wieder, in deiner Nähe zu sein. Ich will nicht nein, der Schmerz hält an und lässt nicht los. Liebe ist die stärkste Kraft, sie spendet Trost, schafft Mut und Glauben. Wenn deine Augen mir die Nerven rauben, hier, du musst mir glauben, wir sind Turteltauben, die den Horizont überfliegen. Nur gemeinsam können wir siegen, für den Frieden über Liebeskriegen. Schau mich an und lass uns lieben. Schau mich an, lass mich nicht so stehen. Meine Blicke suchen nach dir, sag mir, was ist bloß geschehen. Ich schau dich an, sieh dir in die Augen. Deine Blicke sind ganz leer, warum machst du's mir so schwer? Schau mich an, lass mich nicht so stehen. Meine Blicke suchen nach dir, sag mir, was ist bloß geschehen. Ich schau dich an, sieh dir in die Augen. Deine Blicke sind ganz leer, warum machst du's mir so schwer? Dann seh ich dich, strahlst du stärker als das Engelsreich. Bis engelsgleich, ich bengel, weiß, dass nur um uns die Erde kreist. Nur ein Beweis, er weiß mit Worten meine Dankbarkeit, dein Licht spüren zu dürfen. Wie warm und sanft es scheint, ein Gefühl wie metaphorisch rote Rosen. Zeichnen mir Bildlose wie wild, wenn wir liebkosen gewillt. Verschiss ich ins Reich der Träume und will beide sein. Doch Dornen bringen Blut, du siehst mich nicht mehr, ich seh's nicht ein. Halt ruhig dran fest und lass die Sorgen in die Ferne ziehen. Oder lass los, wenn du begreifst, ein Realist mit Krebs im Hirn. Vollkommen egal, die Stärke schlägt, die Schwäche treibt sie fort. Als Kämpfer froh Natur geboren, erreich mein Ziel an jedem Ort. Doch ein Ziel, das mir wichtig ist, erreich ich nicht. Vermisse dich, hab Sorge, dass es mich auffrisst, denn ich weiß, dass du richtig bist. Ist es wirklich Schicht? Hab ich's versäumt, krieg ich ne Frist? Ich liebe dich, in meinem Herzen ist ein Biss. Schau mich an, lass mich nicht so stehen. Meine Blicke suchen nach dir, sag mir, was ist bloß geschehen. Ich schau dich an, sieh dir in die Augen. Deine Blicke sind ganz leer, warum machst du's mir so schwer? Schau mich an, lass mich nicht so stehen. Meine Blicke suchen nach dir, sag mir, was ist bloß geschehen. Ich schau dich an, sieh dir in die Augen. Deine Blicke sind ganz leer, warum machst du's mir so schwer?